1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, jetzt bin ich sehr gespannt. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heute Nacht heißt 21.12. Weltuntergang. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die an diese Prophezeiung nicht glauben. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die an diese Prophezeiung aufgrund des Maya-Kalenders glauben. Und ich frage euch, wie stellt ihr euch denn diesen Weltuntergang nächste Woche vor? Was wollt ihr vorher noch erledigen? Habt ihr schon Vorkehrungen getroffen? Und wie wollt ihr überhaupt diesen 21. Dezember verbringen und zubringen? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und eure Ansichten. Meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Ricardo und Ricardo ist 33. Hallo Ricardo. Hallo Domian, 34, aber ist egal. Ja, okay, 34. Erstmal ganz große Lob an deine Sendung, wie immer. Dankeschön. Und ich habe erstmal eine Warnung, es gibt keinen Weltuntergang. Ah, du bist der Auffassung, es ist alles Unsinn? Alles blitzsauber belegt, weil ich habe einige Gemeinschriften überlebt. Ja. Weil die Spanier haben ja alles zerstört und zerschlagen und verbrannt. Und drei haben überlebt. Einer liegt in Paris, einer in Dresden, deswegen heißt der Dresdner Kodex. Ja. Und da kann man blitzsauber auch entziffern, 21.12. 0.12, also der Maya-Kalender, das zu erklären, ist ganz kompliziert, Mathematik. Ja. Man kann es umrechnen mit unserem heutigen Computer, man kann es umrechnen. Status. Ich merke schon, dass du sehr gut informiert bist. Ja, weil ich gebe dir auf YouTube stundenlange Dokumentation, Erich von Däniken und hast du nicht gesehen. Ja. Aber es ist doch so, dass dieser Kalender der Mayas am 21.12. zu Ende ist. Er läuft aus, ja. Aber wir treten nur in das, also der 13. Baktun läuft aus, der Kalender selbst läuft weiter, also beruhigt dich. Also keine Sorge. Es geht dann wieder danach weiter, es kommt ein neuer genau. Kalenderabschnitt. Das ganze Mysterium ist eigentlich deswegen, weil die Mayas wussten vor über 5000 Jahren diese besondere Planetenkonstellation. Das finde ich spektakulär, dass die das damals schon wissen konnten. Weil die Mayas, Steinzeitkultur, keine Technik, keine Computer, genau. Wie haben die das gemacht? Wie haben die das gemacht? Und da ist halt die große Theorie von Erich von Däniken und all den Präastronautikern, also Präastronautik ist die Vertretung, dass unsere alten Zivilisationen von Außerirdischen besucht worden sind. Und das kann man eigentlich auch blitzsauber mit Indizien belegen. Ach, das glaubst du? Halt, stopp! Das glaubst du? Das glaube ich nicht. Das haben unsere Vorfahren geglaubt, die jetzt mit alten Schriften hinterlegt haben. Ja, also du glaubst das auch? Also die Indizien haben mich überzeugt. Das ist ja so interessant. Ich dachte jetzt, du wärst so ein knallharter knochentrockener Wissenschaftler. Also du glaubst, dass früher, vor vielen Jahrtausenden, mal fliegende Untertassen hier auf der Erde waren und haben mit der Bevölkerung damals irgendetwas hier angestellt. Nach Erich von Däniken zurück in die Zukunft. Zum Beispiel, genau. Mhm. Weil auch in den Mayan heißt es immer, die himmlischen Lehrmeister. Welche himmlischen Lehrmeister? Weil da ist Information geflossen von unten nach oben. Aha. Weil wer hat denn den alten Kulturen das Sternwissen gebracht? Das ist die große Frage. Wer war das? Die waren so schlau. Die waren so schlau. Nee. Auch die Maya-Kulturen, Hopi, Indianer, Ägypter, alle sagen, wir haben unser Wissen von den himmlischen Lehrmeistern. Wer waren diese? Die Götter. Das ist die Frage. Die Götter. Die Götter, genau. Und, da hat die Theorie halt, unsere Vorfahren glaubten halt, das wären Götter. Okay, aber wir wissen, du glaubst, dass die Erde schon mal von Außerirdischen besucht wurde. Genau, und darauf läuft eigentlich auch hinaus. Warum sind diese Außerirdischen wieder weg und wo sind die jetzt, deiner Auffassung nach? Genau, also wenn man den alten Schriften zufolge, auch die ganzen Berichte, die so gefunden worden sind, heißt es halt, die Aufgabe ist erledigt und sie sind dann wieder entschwunden. Die Menschheit hat das Wissen gehabt und hat es dann entwickelt. Und darauf läuft es eigentlich auf dieses Datum hinaus. Weil die Mayas haben gesagt, der Kalender läuft aus und an diesem Kalender sollen halt die Götter von ihrer langen Reise zurückkehren, um zu gucken, was aus den Menschen geworden ist. Also das heißt, deiner Auffassung nach geht nicht die Welt unter, sondern es kann sein, dass am 21.12. fliegende Untertassen zu uns kommen. Also wenn man das so Hollywood-mäßig ausdrücken möchte, okay, ja. Meinst du, könnte was dran sein? Es könnte was dran sein, weil in einer alten, verfallenen Maya-Pyramide kann man auch blitzsauber das Datum wieder ablesen, ja. Wird herniedersteigen mit großer Macht, Gott Bolognokte. Also Gott Bolognokte war ein alter Maya-Gott, der ja bei der Erschaffung der Menschheit dabei war. Mhm. Was glaubst du denn, warum, wenn es denn stimmt, warum diese Außerirdischen dann sich so viele Jahrhunderte oder Jahrtausende wieder vom Acker gemacht haben? Kennst du den Film Prometheus? Nee. Schade, weil der Film von Ridley Scott, der beschreibt das sehr gut. Also die Außerirdischen kommen und der Planet war leer, nichts, nur Atmosphäre, haben ihre Saat gesetzt, sind abgeflogen und kommen dann wieder. Aber ist das nicht genauso ein Humbug wie alles andere auch? Das ist kein Humbug, weil man kann es nicht beweisen. Kulturen, es ist wissenschaftlich. Wissenschaftlich ist es nicht beweisbar. Doch, die Nein. Wissenschaft weigert sich das zu akzeptieren. Das sagen natürlich alle Esoteriker und alle Leute, die in Phantasmen leben. Die sagen immer, die Wissenschaftler weigern sich. Du glaubst aber das nicht. Schöne daran ist ja, das Schöne daran ist ja. Es gibt doch einen einzigen seriösen Wissenschaftler auf der Welt, wenn da wirklich was dran wäre, der sich in dieser Richtung dann auch äußern würde. Das Problem ist, Domian, wenn das jemand täte, er würde seinen ganzen Ruf aufs Spiel setzen. Das ist das Problem. Oder auch nicht, oder er wäre ein Held. Was glaubst du denn, wie genau diese Rückkehr denn aussehen wird nächste Woche? Also, wie gesagt, das Problem an dem Maya-Kalender ist, der wurde ja umgerechnet auf unseren Kalender. Wir wissen ja gar nicht, ob Jesus vor 2000 Jahren geboren worden ist. Was ist, wenn er 50 Jahre später geboren ist? Dann passt der ganze Kalender wieder nicht. Und sagen wir mal, unsere Wissenschaftler hätten recht, Jesus wäre vor 2000 Jahren geboren worden. Ja. Also, aber der Maya-Kalender hat doch mit dem Jesus-Datum nichts zu tun. Doch, der Maya-Kalender hat gestartet am 40. August 3114. Ah, ich verstehe. Das heißt, du sagst, man kann das gar nicht so genau sagen. Vielleicht kommen die nächste Woche, vielleicht kommen die auch erst in 300 Jahren. Das ist das Problem wegen der Umrechnung. Es hatte gepasst. Man sich immer wieder rausreden. Es gibt keine definitive Ansage. Wenn sie nächstes Jahr nicht kommen, doch, das Datum, Domian, steht ja fest, es ist da. Ja. Blitzblank, kann man es nachrechnen, ja. Nur halt unter Umrechnung. Ja. Aber sagen wir mal, es kann aber auch sein, wenn es denn stimmt, dass da überhaupt gar nichts passiert an dem Datum. Also, Welt geht auf keinen Fall unter. Also deine Sendung wird weiterlaufen. Ja, und ich glaube auch nicht, dass Außerirdische uns besuchen kommen. Aber das ist ja die Diskussion dieser Sendung. Und genau, das ist es halt. Ich danke dir, dass du angerufen hast und du hast ja schon profundes Wissen hier in die Menge geworfen. Also, mein Wunsch ist es nach dem 21.12., dass deine Sendung weiterläuft. Dass sie weiterläuft, ja. Mein Wunsch auch. Okay, dann. Ricardo, danke für dein Anrufen, für deine Stellungnahme. Und guten Rutsch wünsche ich dir. Dankeschön, dir auch. Okay, tschüss. Ciao. Also kein Weltuntergang, sagt Ricardo, aber eventuell Besuch von Außerirdischen. Man weiß es nicht. Didier, stimmt das? Didier? Ja, genau. Didier, 57, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Du bist ein Franzose. Ich bin Franzose, lebe schon seit 26 Jahren jetzt in Deutschland. Und hast einen wunderbaren Akzent. Ja, danke. Das sagen jeder, aber ich höre den selbst nicht. Nee, der hört man den selbst, das ist schon klar. Was denkst du, was glaubst du? Also, was mich immer irritiert hat, also einmal, ich glaube schon an diesen Maya-Kalender, und weil die könnten astronomischen Phänomene wie Sonnenfinsternis und Mondfinsternis wohl ausrechnen, wo wir vor 500 Jahren dachten, dass die Erde nur eine Scheibe wäre. Das heißt, das ist für mich immer die Frage, von wem haben die diesen astronomischen Kenntnisse gehabt? Ja, das finde ich allerdings auch eine sehr spannende Frage. So, was interessant ist, es gibt auch anderen Ländern wie Inders oder diese Hopi-Indianers oder die Chinesen, die auch einen Kalender haben, die auch im Dezember dieses Jahr aufhört. Und wenn man nur die astronomischen Seite betrachtet, ja, das heißt, man weiß, dass die Sonne, die Erde, geht am Ende, also am 21. Dezember, genau orientiert auf Zentrum der Milchstraße sein wird. Das ist dann die Frage, was gibt es im Zentrum von dieser Milchstraße? Kann das sein, dass es eine gewisse Ausstrahlung oder Macht oder wie auch immer? Also daraus höre ich, dass du das in gewisser Weise ernst nimmst. Dass da was passiert, da könnte was passieren. Ja. Interpretiere ich das richtig? Das ist richtig, aber ich glaubst du denn auch an den Untergang? Nein. Aber es könnte irgendwas passieren. Es könnte irgendwas passieren, was zum Beispiel unser Magnetfeld verändert und das wird dann praktisch den Nordpol in Südpol, also jetzt nicht die Erdkugel, aber praktisch diesen Magnetfeld. Und das würde natürlich unserem ganzen Elektronik natürlich durcheinander bringen. Wie bereitest du dich auf den 21. vor? Beziehungsweise was machst du am 21.? Also an dem Tag habe ich mir freigenommen. Das heißt, ich habe extra einen Urlaubstag. Ehrlich? Ja, das habe ich dann gemacht. Was machst du vom Beruf? Vom Beruf, also ursprünglich war ich vorher bei Lufthansa und jetzt bin ich in der Gastronomie. Ich bin in Vorruhestand und jetzt mache ich ein bisschen Gastronomie und den Tag werde ich auf jeden Fall nicht arbeiten. Du könntest dich, du hast dir freigenommen, um was zu tun? Ich werde mit einer Freundin, die auch diesen Glauben dann hat, wir werden das zusammen feiern und wir stellen uns das so vor wie eine Art von Silvester von den Maya-Kalender. Ach, ihr feiert das, aber es könnte auch so sein, wie du es gerade beschrieben hast, dass da auch was Übles dann passiert, wenn die Magnetfelder durcheinander sind und die Pole sich verschieben oder weiß ich was. Nö, also für uns Menschen, das wird nicht so viel verändern, mehr für die Elektronik, für diesen Banksystem, Börse und so weiter, das könnte natürlich passieren. Es könnte sein, dass wir keine SMS mehr schicken können. Zum Beispiel. Aber das ist ja interessant. Du feierst diesen Tag. Ja. Das ist natürlich auch letztendlich immer ein besonderer Tag, weil die Sonnenwende stattfindet. Ja, aber das feiern wir am 31. Dezember mit Feuerwerk und so weiter. Und vielleicht kommt diesen Feuerwerk von diesem Zentrum der Galaxie. Ein bisschen an diesen Außerirdischen habe ich mich immer gefragt, weil es gibt etwas, was man in Deutschland leider selten lesen kann. Und zwar, man hat im März dieses Jahr zwei großen Kristallpyramiden im Bermuda-Dreieck. Das heißt, wenn man in Google sucht unter Bermuda-Dreieck und Kristallpyramiden, wird man eine ganze Menge darüber Kristallpyramiden im Bermuda-Dreieck? Unter Wasser. Hat man gefunden? Hat man zwei gefunden, die sogar größer sind als die aus Ägypten. Vielleicht sind das untergegangene Schiffe. Man denkt, das könnte diesen ehemaligen Atlantis sein und das war ein Volk, der sogar weiterentwickelt als wir damals, vor 12.000 Jahren und es könnte sein, dass durch diese Energie, dass in Pyramiden reaktiviert werden und dass irgendwas passiert. Oh, jetzt sind wir aber schon mal, wenn da unten die Pyramiden stehen und die werden reaktiviert. Also das heißt, du hängst auch dieser These an, die Ricardo vorhin formuliert hat, dass wir irgendwie in Kontakt mit Außerirdischen stehen? Oder umgekehrt, dass das diese Zentrum der Milchstraße eine Art vom Kanal wäre, wo die uns besuchen können, wie die das wahrscheinlich in der Vergangenheit gemacht haben. Weil das glaubst du? Das wäre denkbar. Wie stellst du dir denn Außerirdische vor? Wie sehen die denn aus? Vom Aussehen, da habe ich keinen... Also ich denke, die haben eine Massenkenntnisse, die wir nicht haben, die uns sehr, sehr viel was beibringen können. Wobei das schon eine Hypothese ist, ne? Man weiß es ja nicht. Das können ja auch irgendwelche sein, die noch auf Steinzeitniveau irgendwo auf irgendeinem Planeten... Das hätten die schon längst gemacht. Also das glaube ich nicht. Was glaubst du denn, wie die aussehen? Vom Aussehen... Keine Ahnung. Also ich habe da absolut keine Vorstellung. Ich denke mehr, dass die uns Sachen beibringen werden, wie vielleicht, dass man kommuniziert mit Telepathie. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist immer so die Wunschvorstellung, glaube ich, der Menschen, dass die sehr weit entwickelt sind, dass wir was von denen lernen können, dass sie uns hoch überlegen sind. Also wenn man diesen Maya-Kalender guckt, beziehungsweise diese Bezeichnung, man sieht schon seltsamen Menschen, die Flaschen auf den Rücken getragen hatten. Also es scheint so, dass das schon existiert Aber hat. Aber wenn es Außerirdische geben sollte, ich bin davon überzeugt, dass es welche gibt, die Frage ist nur, ob wir jemals mit denen in Kontakt treten, weiß man ja auch gar nicht, ob die uns vielleicht ganz böse gesonnen sind. Also das ist genau meine Meinung, nur ich sag mir, wenn ein Phänomen passieren könnte, das könnte diese Zusammenstellung von der Sonne, Erde und Zentrum der Milchstraße, dass eventuell da ein Weg wäre, dass die mit uns in Kontakt kommen. Ich merke schon, du hast eine gewisse Affinität auch zu dieser esoterischen Weltsicht, sage ich jetzt mal, meine das gar nicht wertend. Aber so richtig Angst hast du nicht, du trinkst nett Shampoos mit deiner Freundin. Also, was soll ich sonst machen? Na, aber es ist ja schon schräg, dass du dir extra Urlaub nimmst für den Tag. Das ist ja... Das ist nur ein Tag, ja. Ja, gut. Ich habe dafür arbeite ich am nächsten Tag, am 22. muss ich arbeiten. Was machst du denn, wenn alles total langweilig weitergeht und am nächsten Tag alles genauso ist wie vorher und sich nichts verändert hat? Was dann? ich lebe weiter, dann kommt Weihnachten, dann kommt Silvester. Na, so hangelt man sich von einem Weltuntergang zum anderen. Es gab ja schon im Laufe der Geschichte ganz viele Prophezeiungen. Das letzte Mal, glaube ich, sollte die Welt 2003 untergehen. Hat auch nicht so geklappt. Und dann sagt man, naja, dann vielleicht auch ein bisschen später. Und da muss ich sagen, da habe ich nie daran geglaubt vorher. Das ist das erste Mal, wo ich irgendwie... Ach so. Aber das hat mehr mit diesem astronomischen Konstellation zu tun. Ich verstehe. Kann aber auch sein, kann natürlich auch sein, dass diese astronomische Konstellation, die ja nun... beschreitet ja auch kein Wissenschaftler, dass die überhaupt gar keine Auswirkung auf uns hat. Es ist halt so. Natürlich, dann passiert gar nichts. Ja. Okay, mein lieber Franzose, danke, dass du angerufen hast. Ja, bitte, und schönen Abend. Dankeschön, ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unser Thema ist die Spekulation um den Weltuntergang. Es gibt ja viele Leute, die zumindest glauben, das haben wir gerade auch schon gehört, dass irgendwas Besonderes passiert am 21.12. Das muss nicht gleich der Untergang sein, aber irgendwas Kosmisches passiert. Vielleicht nehmen auch Außerirdische mit uns Kontakt auf. Wir wollen heute einfach mal so ein bisschen spinnen hier und spekulieren. Und das machen wir jetzt ganz einfach weiter mit der Adelheid. Die Adelheid ist 66. Guten Morgen, Adelheid. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, was glaubst du denn? Also, ich bin eine lutherische Christin. Ah. Und zwar eigentlich mein Leben lang, von Geburt an, würde ich mal sagen. Ganz seriös und ganz ernst. Ja, ganz ernst jetzt. Also ich nehme diesen 21 überhaupt nicht ernst, sondern ich will mal auf meinen Vorredner eingehen. Außerirdischer, Jesus Christus, habe ich mal ein Traktat verteilt, hunderte, tausende hier in Minden. Jesus Christus ist für mich ein Außerirdischer gewesen. Das war das Thema des Traktates. Dazu, ein Satz zu gestern, für gestern noch ein Kompliment, wie du Ahmed beraten hast, weil ich mit 14 Moslems unter einem Dach wohne und das war Seelsorge 1+. Dankeschön, dankeschön. Also es war wirklich einmalig, weil ich auch Seelsorge mache im Suizidchat und so weiter und so fort. Also Wiederkunft Jesu ist für einen Christen das Weltende. Und Jesus hat sich ja verabschiedet. Du warst ja evangelischer Christ, du bist konfirmiert, du weißt das alles. Jesus Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, 20. Das fiel mir vor Tagen in die Hand. Da habe ich gesagt, da werde ich mal anrufen bei Domian. Also, diese Maya-Geschichten interessieren dich gar nicht? Nein, überhaupt nicht, weil ich Jesus Christus kenne, weil er mich schon dreimal geheilt hat. Vom Broken Heart, wenn du weißt, was das ist. Ich erahne. Liebeskummer pur, Herzschmerz, genau. Herzinfarkt mit 21 oder 23, ist ja jetzt egal. 21 oder 23 spielt keine Rolle. Du hast Ricardo und Didier auch ein wenig in die Richtung gesprochen vorhin, dass diese Welt schon einmal aufgesucht wurde von außerirdischen Intelligenzen. Von Jesus Christus wurde er aufgesucht. Nein, das meinen wir. Ja. Viele gar nicht wissen. Ich war auf einer Bibelschule, ich glaube, ich habe mehr Kenntnisse als die Pfarrer. Mein Vater war Pastor, der war ein super Pastor. Mein Bruder ist Pastor, der wird morgen verabschiedet in der JVA Herford nach 25 Jahren Dienst, Seelsorge an Also ich glaube natürlich, dass du glaubst, also dass Jesus Christus... Also Jesus Christus ist der Mitschöpfer. Wir haben eine Trinität, haben wir. Okay, kein Theologe. Halt. Und der Sohn und der Heilige Geist, da ist keine Mutter Maria im Himmel, sondern Jesus als sozusagen hat mit dem Vater im Himmel besprochen, wie er denn diese Menschheit, die aus dem Paradies rausgeflogen ist, weil sie doch noch mehr wollte, als Gott ihnen erlaubt hatte. Aber sie hatten noch alles im Paradies. Und dann haben sie sozusagen besprochen, das ist in Lutherliedern sehr schön nachzusingen und so, dass Jesus Christus dann gehorsam war und den Weg gegangen ist der Erniedrigung. Er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, oh Hilfe, dass Jesus Christus der Herr sei. Und Gottes des Vaters. Das muss ich lernen. Als Konfirmandin. Ich gehe noch mal ein bisschen raus. Pastorentochter, muss ich das lernen. Philippa 2 steht das. Christus hören das. Also Jesus ist als Außerirdischer freiwillig auf die Erde gekommen, weil das ganze AT eine einzige, das kann man ja gar nicht lesen, das AT. Das ist gleich, so voller Kriegsgeschrei. Und das, wenn da ein Gott gab, den seinem Volk Israel, was er denn nun, will ich nicht so weit ausführlich werden, die 10 Minuten habe ich, wie viele Minuten noch? Ja, also Gott hat das von Israel immer sehr schnell gestraft. Adelheid! Tu das und die schaffen es nicht und dann fielen die tot um. Adelheid! Und der letzte Hallo, hörst du mich? Ja, jetzt rede du mal. Wir machen hier kein theologisches Seminar. Ja, also was Liebelein. Ich sage, doch, nein, ich nein, glaube, nein, nein, dass nein, nein, Christus, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das Ende nein. der Welt ist und nicht dieser 21.12. Adelheid, das ist nicht höflich. Du predigst uns ja hier die Ohren zu. Wir wollten nur ein Gespräch führen. Ja, du redest ja wie ein Wasserfall. Ja, aber pass auf, dann Nee. Jetzt habe ich keine Lust mehr, dich was zu fragen. Du hast uns jetzt die Ohren voll gedröhnt und ich würde mal sagen, jetzt hören wir auf. Oh, das finde ich aber schade. Ja, ich wollte gerne mit dir reden, aber du hast jetzt wirklich wie ein Maschinengewehr. Dann frag mich was. Gut, dann frage ich dich noch was. Du glaubst also nicht, dass außerirdische Intelligenzen auf der Welt waren? Nein, an solche, ich glaube, dass Gott diese Intelligenz ist. Ich verstehe, das hatten wir gerade schon erfahren. Ja, Adelheid. Dass Gott diese Welt geschaffen hat durch sein Wort und dass natürlich. Jesus Christus die Welt beenden wird durch seine Wiederkunft. Das ist ein christliches Zeugnis, was ich hier ablege. Mit dir ist es sehr schwer, sich zu unterhalten, weißt du was? Ja, also dann frag weiter. Nein, weil du einfach immer weiter redest. Dann frag weiter. Das ist extrem schwierig. Das ist keine Unterhaltung, die wir beide führen. Glaubst du, dass es im Weltall andere intelligente Wesen gibt? Mein Sohn glaubt das. Ich glaube das nicht. Okay. Im Weltall, ja, Gott gibt es da. Nein, nicht Gott. Andere Wesen. Nein, das glaube ich. Ich darf das sagen, nein, das glaube ich nicht. Aha, okay. Warum? Weil wir so einzigartig und toll sind, wir Menschen? Nee, jedes Geschöpf ist für mich, auch die Tiere sind Gottes Geschöpfe, jedes Kind ist ein Original des Schöpfers. Okay, jetzt wollen wir keinen neuen Vortrag anzetteln. Aber du glaubst ja an den jüngsten Tag, an das jüngste Gericht. Ja, ich glaube an die Wiederkunft Jesu und das ist ein freudiges Ereignis. Ja, wann wird denn das sein? Es kann heute noch kommen, es kann morgen sein, es kann in 100 Jahren sein. Und was passiert dann? Dann wird in drei Teilen geschieht die Wiederkunft Jesu. Es wird erst die Toten werden auferstehen. Der in der Redaktion hat mich gefragt, ob Jesus denn diese Erde berühren würde. Mhm. Das war eine ganz intelligente Frage. Da habe ich gesagt, nein. Er wird in der Luft, wird er wie bei der Himmelfahrt uns abholen. Oh. Das heißt, warm anziehen. Ne? Wenn wir ja, durch die Luft im Himmel sehen. Bei Jesus ist es warm. Ne? Das ist ein anderes Äon. Und wir wollen hoffen. Flieger hat immer gesagt, das ist eine andere Wirklichkeit. Und wir wollen hoffen. Eine andere Wirklichkeit. Du warst auch mal bei Fliege. Nein. Eine andere Wirklichkeit. Adelheid, wir beenden jetzt mal das Gespräch. Wenn wir uns nochmal unterhalten sollten, müssen wir uns auf andere Regeln einigen, nämlich dass es ein Gespräch ist. Aber nun ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich danke dir für deinen Anruf und für deine Wortmeldung. Okay? Ja, bin ich aber traurig. Warum? Ich freue mich ja, dass du angerufen hast. War ein bisschen schwierig, aber... die gleichen Schuhe, also... Bitte? Ich habe festgestellt, dass wir die gleichen, ähnliche Schuhe tragen. Dass wir ähnliche Schuhe tragen? Ja. Wie meinst du das? Deine Schuhe, die du anhast. Hast du die gerade gesehen, welche Schuhe ich anhab? Nein, die sehe ich in der Talkshow, wenn du in der Talkshow sitzt. Achso, na gut, das ist ja schon lange her. Adelheid, vielen lieben Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. So, jetzt... wollen wir uns mal ein bisschen erholen? Ich trinke mal ein bisschen Wasser. Heute hätte ich Wodka mir einschenken sollen. Aber es ist leider nur Wasser. Wir wollen über den Weltuntergang reden, ob er eintritt oder nicht. Und ich habe dazu aufgerufen zu dem Thema, also müssen wir auch alle möglichen und unmöglichen Meinungen hören. Hier ist Günther. Günther ist 56. Guten Morgen, Günther. Guten Morgen. Günther, was ist denn deine Auffassung? Ja, also meine Auffassung ist so, dass ich seit vielen, vielen Jahren nach Mexiko reise. Mhm. Und Mexikaner sagten dann auch schon mal, komm uns besuchen, bald ist die Welt ja zu Ende. Sagen die Mexikaner das? Ja, sagen das, aber mit einem sehr, sehr lächelnden Auge. Mhm. Also ich kann auch 2013 wiederkommen. Und sie sagen, wie im Endeffekt unser Kalender am 31.12. aufhört, haben wir dann in neun. Ja, genau so ist es. Genau so ist es, glaube ich. Ich habe heute im Zuge der Vorbereitung auf diese Sendung auch gelesen, dass die Maya, genau wie du es jetzt auch beschreibst, das überhaupt nicht glauben und dass denen das sehr auf die Nerven geht, die Fragen von westlichen Journalisten zum Thema Weltuntergang, weil die es definitiv nicht so sehen, sondern so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Wie erklären die das denn, dass die damals schon diese genauen Planetenkonstellationen so berechnen konnten, ohne Computer und ohne Hilfsmittel? Ist schwierig. Das ist schon faszinierend. Also wissen Sie, ne? Auch nicht, zurzeit gibt es irgendwie eine neue Gedenkmünze auf Homeshopping 24 oder wie das Ding heißt. Mhm. Da gibt es eine Silbermünze und da sind die Pyramiden drauf. Mhm. Und die Pyramiden in Gizeh sind ja so ausgerichtet, dass die einmal im Jahr diesen Stern von, also diesen Oriongürtel bilden. Mhm. Ne? Und vor 4000 Jahren haben die auch noch nichts irgendwo groß gehabt. Ja, das ist. Also wie die es damals geschafft haben, weiß ich nicht. Ja. Man weiß es ja nur aus dem Mittelalter. Im Prinzip hatten sie sehr viel Zeit, mehr als wir. Ja. Ne, und guckten sich den Himmel an und haben dann irgendwie rechnen können. Und genau. Wir sind eigentlich zu doof dazu irgendwie. Du sagst ja, der erste Anrufer, der Ricardo. Ich habe es nicht gehört, ich habe es vorhin reingeschaltet. Also, und dann, Ricardo sagt, dass also in Verbindung zu Erich von Däniken, dass irgendwo in grauen Vorzeiten Intelligenzen, außerirdische Intelligenzen hier waren, die den damaligen Erdbewohnern und den Hochkulturen dieses beigebracht haben. Was denkst du zu dieser These? Glaube ich nicht. Ja. Es ist so viel kaputt gegangen durch die ganzen Kriege, Alexander der Große und die ganzen Bibliotheken, die es schon gab. Man hatte ja gefunden, Trockenbatterien ist ja auch so ein Begriff, dass es da schon gab vor 2000-3000 Jahren. Ja. Ja, und das Mittelalter hat ja viel kaputt gemacht. Ja. Also du glaubst, dass das alles auf irdischem Boden erwachsen ist? Die waren schon mal ein bisschen klug, ja. Und da hat auch keiner von außen aus dem Weltall reingefunkt. eventuell unsere Vorrednerin, der außerirdische Jesus. Na, es ist ja schon faszinierend, dass gerade die Thesen von Erich von Däniken, dass wir schon mal Besuch hatten von Außerirdischen, auf so unglaublich fruchtbaren Boden gefallen ist und dass ganz viele Menschen, wirklich viele Menschen, das ja irgendwie so ein bisschen glauben. Wie erklärst du dir das? Keine Ahnung. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich fand als Kind utopische Bücher schön, hab die aber irgendwie, sage ich mal, als Fantasie abgestempelt. Und fantastisch, wenn es da irgendwie um Siliziumleben ging, 1970 oder sonst irgendwas, also Dinge, wo was hergestellt wurde. Das war Bücher so aus dem End 68er, habe ich da irgendwas mal gelesen, damit es kaputt geht und eben so schnell wie möglich wieder gekauft wird. Und heutzutage sind wir ja so weit, dass man schon irgendwie sagt, in unseren technischen Geräten ist da irgendwas, dass es ja nicht lange hält, gell? Ja, ich glaube also auch. Diese also Richtung ja, aber. Ich glaube, dass die Faszination einfach darin besteht, die Sehnsucht nach dem Spektakulären steckt ja dahinter. Und es tut nicht weh. Ich kann glauben und kann es nicht. Genau, man kann spekulieren und das öffnet Tor und Tür jeder Fantasie. Und ich glaube, so kann man das erklären. Gunther, also du warst da und das beruhigt uns. In Südamerika herrscht keine Panik und keine Todesangst. Nee, überhaupt nicht. Das ist sehr schön. Und wie die mit den Toten umgehen, weiß man ja. Im Fernsehen kommt ja ab und zu mal was über diesen, weiß nicht, also bei uns ist es ja Totensonntag und die haben ja da so diese Feste, die auf dem Friedhof feiern. Hast du das mal miterlebt? Ja, auch schon. Ehrlich? Das erzähl doch bitte mal. Die ticken anders. Und man geht auf den Friedhof und besucht eigentlich seine Verwandtschaft. Und es ist ja, also das Leben drüben findet ja eigentlich auf der Straße statt. Ja. Gar nicht mal so in den Häusern oder wenn, dann eben im eigenen Grundstück oder irgendwas. Und die gehen dann mit zu essen und essen eigentlich selber. Der Tote bekommt auch was mit hingestellt, was er vielleicht irgendwie gern gegessen hat. Und es gibt also so keinen Totenkult, dass man es wie in anderen Religionen eventuell jetzt einem Gott stiftet, sondern der da drin liegt. Und es gibt so etwas wie bei uns den Totensonntag, also einen Tag im Jahr, wo man besonders dann der Toten gedenkt. Mhm. Und die gehen eben dann hin und es ist ja schönes, warmes Wetter. Und auf dem Friedhof essen, trinken, feiern. Singen, tanzen und und haben Spaß. In keinster Weise was Trauriges. Ja. Ich habe auch noch nie jemand erlebt, die dann irgendwie Witwe sind oder sonst irgendwas oder Kinder verloren haben, dass man da irgendwie so wie bei uns weinerlich umher ist oder wie man es kennt, arabische Klageweiber. Nun klingt das die bezahlt wurden oder so, die ticken einfach da drüben anders. Im ersten Moment klingt das immer für uns toll, fremde Kultur, die gehen ganz locker mit dem Tod um. Aber wenn man sich dann wiederum in so eine Situation hineinversetzt, man stellt sich vor, man hat gerade vielleicht vor ein paar Monaten einen geliebten Menschen verloren, will man da auf dem Friedhof essen und trinken und feiern und tanzen? Wenn du damit groß wirst, ja, siehst du das anders. Ja, das ist das. Wir können das nicht. Das ist nicht unsere Kultur. Und man weiß nicht, was nun besser ist. Kann man ja auch nicht sagen. Vielleicht ist es für die besser, weil sie lockerer Die werden damit groß, auf damit jeden Fall, wenn dann halt diese Feste sind oder Kinder dann ihre Großväter ja gar nicht mehr kennen oder die Großeltern. Glauben die eigentlich, dass die Toten dann unsichtbar dabei sind, während man feiert auf dem Friedhof? Das ist wieder das Problem, welcher Religion gehe ich dann nach? Es gibt ja, also Katholizismus ist ja ganz groß geschrieben, wobei es halt viele, viele freie Gemeinden gibt, über uns diese Freikirchen. Aber eben auch sehr durchmixt mit Naturreligionen noch und alten Traditionen, und das vermischt sich ja alles miteinander. Doch. Also die katholisch geprägten bleiben so, wobei aber welche, die sich halt irgendwie in den also es werden ungefähr 40 indianische Sprachen nach wie vor gesprochen. Das hat mit Spanisch gar nichts zu tun. Also man kann irgendwo mal in kleinere Städte oder Dörfer kommen. Da wollte ich einmal Fotoapparat raus und wollte ein Foto machen, hatte da eine ältere Dame angesprochen, ob ich da eventuell ihre schöne alte Hand fotografieren kann mit einem Knauf an der Tür. Sie hat mich nicht verstanden, holte dann vielleicht so ein 7-jähriges Mädchen, der ich das auf Spanisch sagen konnte. Und die hat das dann übersetzt. Also es können dort nicht alle unbedingt Spanisch, die älter sind. Woher kommt deine Affinität zu dieser Region der Welt? Bitte? Zu was? Zu dieser Region der Welt. Woher kommt deine Affinität? Warum fährst du dort gerne hin? Warum beschäftigst du dich gerne damit? Ich bin Rheumatiker. Weil es schön warm da ist. Ja, ganz pragmatisch. Gut, könntest du ja auch woanders haben, aber irgendwie gefällt es dir da wahrscheinlich sehr gut. Es ist trocken. Also ich habe die Karibik kennengelernt durch Bekannte, war immer schön. Dann ist ein Todesfall in der Familie gewesen und ich hatte gefragt, ich möchte jetzt weg. Jemand gestorben und hinterher ein bisschen erholen. Und dann sagten die, wäre Cancun vielleicht ganz richtig. Und das war für mich dann das Einfallstor für das ganze schöne große Land. Verstehe. Fünfmal so groß wie Deutschland. Also, ja. Aber eben schöne trockene Wärme. Günther, und eigentlich nur wegen der Gesundheit da drüben. Und das andere erlebt man dann halt mit. Und das geht dann so da nebenbei. Das ein sehr gastfreundschaftliches Land ist. Man wird also dann zu irgendwas mit eingeladen. Ja. Man liegt alleine am Strand. Also nicht übervölkert wie Spanien oder Italien oder so. Also ich merke schon, du bist ein großer Freund dieses Landes und der Südamerikaner. Dann kommen die Leute vorbei und bringen einem was zu essen und zu trinken. Ja. Ich kenne es von Deutschland nicht so. Und gehen wir mit Ausländern auch so um? Das ist die Frage. Weniger, ja. Weniger. Lieber Günther, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir und schöne Reisen noch. Und auch am 22. Eine gute Sendung. Tschüss, ciao. So. Um 1.31 Uhr machen wir weiter mit dem Peter. Und Peter ist 59. Hallo Peter. Hallo Domian. Peter, was ist deine Meinung? Meine Meinung ist, ich glaube nicht an den Weltuntergang. Ja. Ich glaube, dass ich am 22. etwas müde bin und vielleicht einen dicken Kopf habe. Warum? Weil ich da am 21.12. in Rom meinen Geburtstag feiern werde. Ach, guck mal. Du bist ein Geburtstagskind am 21.12. Genau. Am Sonnenwendentag. Genau an dem. An dem Tag. Dann gehst du nach Rom und feierst. Richtig, fahre nach Rom und feiere, fahre am 20. hin und am 23. wieder zurück. Das ist ja mit toll. Mit meiner Frau. Warum Rom? Weil da war ich erst einmal. Ich kann das natürlich gut verstehen, dass man diesen Tag sehr ernst nimmt, weil das ist die längste Nacht des Jahres. Ja. Jedes Jahr, ne? Und in alten Traditionen der Germanen und der Kelten hat das immer eine ganz mythische Bedeutung gehabt. Der 21. Dezember und der 21. Juni. Am 21. Juni gibt es, ich bin ja sehr skandinavienaffin, immer große Feste überall in Skandinavien, da wird die Sonne gefeiert, weil die ganze Nacht dann die Sonne scheint. Und am 21. Dezember... Genau, ist der Gegenpol. Ganz genau. Ja. Was habt ihr vor, denn genau in Rom zu machen? Du, ich werde mir Rom anschauen, weil ich erst einmal da war und das ist schon eine Zeit lang her und ich nicht so sehr viel davon kenne. Ja. Und werde mir am 21.12. irgendein schönes, nettes Lokal mit meiner Frau suchen. Und dann ein Zwitschern. Und dabei vielleicht das ein oder andere Glas Rotwein trinken. Wie kommt es, dass du überhaupt nicht an diesen Weltuntergang glaubst? Das ist für mich unglaubwürdig. Mhm. Und ich sag mal, die Mayas haben ihren Kalender gemacht, irgendwann mal hört der auf. Und das ist halt zufällig der 21.12. Ja, da gibt es ja Leute, haben wir auch gerade schon gehört, oder das ist auch viel zu lesen, die sagen zwar, dass nicht die Welt untergeht, aber dass irgendwas mit der Welt passiert aufgrund der kosmischen Konstellationen. Wie siehst du das? Das sehe ich auch nicht. Da glaube ich auch nicht dran. Ich glaube an solche Sachen nicht. Mhm. Diese kosmischen Konstellationen können immer sein und vielleicht sind gar nicht oder sind gar nicht relevant für uns. Das kann ja auch das kann es ja auch bedeuten. Ja, ich habe heute ein Interview mit einem Astrophysiker gelesen, der sagte, dass das ohne jegliche Bedeutung für die Welt ist, wie die Planeten, also für die Erde ist, wie die Planeten dann nächste Woche stehen werden. Ich glaube auch, dass es ja richtig, völlig egal für uns ist, ne? Weil wir werden leben, ja. Wir werden weiterleben und jeder lebt auf seine Art, auf seine Weise, in seinen Gedanken und mit seiner Umwelt. Genau. Du bist ein klarer, rationaler Mensch, höre ich schon. Was glaubst du denn? Ich meine, die Frage sei gestattet, die können wir uns ja alle stellen. Wie, wann auch immer, wie wird die Welt irgendwann mal untergehen? Ich glaube eher durch uns. Ja, das glaube ich allerdings leider auch. Ja, dass wir die Erde zerstören, nicht die Welt, die Erde zerstören. Ja, ja, wir werden das sein und dann hat kein anderer was mit zu tun. Das werden wir selber sein, das wenn wir nicht aufpassen. Eigentlich sehr traurig, wenn man von der eigenen Gattung so eine Meinung hat, ne? Dass man die Sorge aussprechen muss. Ja. Aber da bin ich eher wirklich dann auch auf deiner Seite und glaube das leider Gottes auch, wann immer das auch geschehen mag. Peter, vielen Dank für deinen Anruf und eine tolle Reise wünsche ich. Ja, danke. Ich wünsche dir auch viel Spaß am 21.12. Dankeschön. Weißt du was? Ja. Ich habe da auch Geburtstag. Weiß ich. Dann haben wir beide einen schönen Tag. Alles klar. Tschüss, Peter. Wir wünschen uns. Danke. Ciao. Tschüss. Hier ist Jens. Jens ist 45. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen. Hallo, Jens. So, hallo. Jetzt bin ich gespannt, was du uns zu sagen hast und welche Meinung du hast. Zum Thema Weltuntergang. Folgendermaßen, es könnte sein, dass die Welt wirklich untergeht, und zwar aus physikalischen Gründen. Aus physikalischen Gründen? Ja. Inwiefern? Und zwar, das Universum dehnt sich ja ständig aus. Mhm. Und irgendwann könnte es sein, dass ein Punkt erreicht ist, in dem sich das Universum nicht weiter ausdehnen kann. Stellen wir uns vor, man würde ein Gummiband nehmen und würde so lange dran ziehen, bis es reißt. Und du meinst, es könnte sein, dass am 21.12. nicht nur die Erde untergeht, sondern das gesamte Universum? Ja, in diesem Falle würde das ganze Universum in sich zusammenfallen. Du machst uns ja totale Angst. Ach, das ist ein an sich gar nicht beängstigend. Wenn so etwas passieren würde, würde das gar keiner mehr registrieren. Mhm. Und es kann ja auch sein, dass so etwas erst in ein paar tausend Jahren passiert. Wobei das aber natürlich durch physikalische Eigenschaften wäre so etwas nicht undenkbar. Wobei wir über die physikalischen Eigenschaften des Randes unseres Universums ja gar keine Aussagen machen können. Das ist richtig. Das ist alles Spekulation. Das ist richtig. Wir wissen ja gar nicht, was da ist. Wir wissen ja gar nicht, wohin sich das Universum ausdehnt. Was ist denn da? Genau, weil nämlich wir haben auch bis heute noch keine technischen Möglichkeiten, so etwas zu messen oder nachzuvollziehen. Nee, das wird wahrscheinlich auch auf sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr lange Zeit so bleiben. Das ist richtig. Das denke ich nämlich auch. Also, ich höre jetzt daraus, dass du relativ gelassen bist. Du sagst, das kann irgendwann mal passieren, muss aber, nun weiß Gott, nicht nächste Woche passieren. Nein, das kann irgendwann sein. Es könnte auch theoretisch schon morgen sein. Ja, das heißt, wobei, das ist ja so eine Allerweltsaussage. Ja klar, alles kann immer sein. Ja, das ist wahr. Ne? Alles, was sich der Mensch vorstellen kann, ist eventuell möglich. Oder was der Mensch sich nicht vorstellen kann, auch das ist möglich. Auch das ist möglich. Denn wir leben ja in einem einzigen Fragezeichen. Ja, ne? Wir wissen ja ganz wenig über, oder wir verstehen ja auch die großen Zusammenhänge, kann der Mensch ja gar nicht verstehen, wird er wahrscheinlich auch nie verstehen. Du gehst Nein, also... Weil das Gehirn des Menschen ist einfach, wie soll ich sagen, zu einfach. Nicht zu einfach gebaut, obwohl es komplex ist, genau. Um das komplette Universum zu verstehen. Was glaubst du denn, du machst ja Gedanken über solche Sachen, was glaubst du, warum der Mensch existiert? Das ist, warum der Mensch existiert. Ich denke schon, dass der Mensch eigentlich nur irgendein Produkt ist von so einer Art Gott. Ach so, es also muss etwas Höheres geben. Könnte es nicht ein Zufall sein, dass wir entstanden sind? Ein Zufall, das glaube ich eher weniger. Denn wenn man sich die ganze Intelligenz der Natur betrachtet, wie alles aufgebaut ist, wäre es schon, da muss irgendeine Organisation dahinter stecken. Aber du bist jetzt nicht gläubig in einer bestimmten Richtung, dass du sagst, ich bin auch gläubig in gewisse Richtungen. Zum Beispiel will ich auch mal fast behaupten, dass die Aussage, dass verstorbene Menschen auf Bildschirmen zeigen. Auf Bildschirmen zeigen. Achso, also ja. Du sagst, also es gibt irgendwie ein Jenseits, dass man eventuell durch solche technischen Hilfsmittel sichtbar machen kann. Irgendwann einmal. Irgendwie. Richtig. Ich denke, dass die Wissenschaft und die Natur sich irgendwann der immer näher kommen und immer mehr näher kommen und irgendwann kreuzen, sodass vielleicht, ja. Der Mensch und das Jenseits einheitlich wird. Wo wir gerade schon so philosophieren, was glaubst du, warum es sich lohnt zu leben? Es lohnt sich zu leben eigentlich, ich will es mal so erklären, man lebt dafür, mehrere Generationen leben dafür, um irgendwann einmal dahinter zu kommen, was der Ursprung ist und was vor allem die Begründung ist, warum es uns Menschen und auch Tiere gibt. Du meinst, es entwickelt sich alles hin zu dem großen Geheimnis, zur Lüftung des großen Geheimnisses irgendwann. Richtig. Ja. Denn wenn, das muss auch so sein, denn wenn man sich die ganze Welt so betrachtet, Krieg und Hass und Neid und so weiter, wird man feststellen, oder auch Krankheit, dass die Welt, wie wir sie kennen, ja überhaupt noch nicht perfekt ist. Ja. Sie ist sogar noch in den Kinderschuhen. Ja, in den schlimmsten Kinderschuhen. In den kleinsten Kinderschuhen, ja. Ja. Und die moderne Computertechnik und was wir alles haben, ist im Vergleich zu dem, was es alles gibt, ja noch gar nicht viel. Hast du Angst davor, irgendwann diese Welt zu verlassen? Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Wie kommt das? Nein. Als Kind hatte ich Angst davor, das ist klar, man hat Angst zu sterben. Aber heute, wir haben schon viele Leute in der Familie verloren, durch Unfälle und auch durch normalen Tod. Und je älter das man wird, ist, und man kommt ja auch dem Tode immer mehr näher. Ja, du bist ja nur erst. Und man weiß auch, dass man noch einige Leute verlieren wird in seinem Leben. Ja. Und irgendwann, und je älter das ich werde, desto gelassener nehme ich das mit dem Tod. Das ist ja interessant. Du bist erst 45 Jahre alt und dass du das schon so siehst, ist natürlich für dich eine beneidenswerte Haltung, dass du da so entspannt bist. Ja, denn ich sag mir, alle mussten schon sterben und alle müssen sterben. Ja. Es ist ganz normal zu sterben, genau wie wenn ich mir morgens eine Tasse Kaffee mache, sag ich mal so. Ja. Naja, okay. Jens, vielen Dank für deinen Anruf und für das kleine philosophische Gespräch, was wir geführt haben. Ich wünsche dir alles Gute weiter in deinem Leben und okay, ich dir auch. Du mögst noch sehr lange leben, ich wünsche es dir. Ja, und wenn es gut geht, ja, okay, ich wünsche auch alles Gute. Tschüss, Jens, tschüss, ciao. Okay, ciao. 0800 220 50, unser Thema Weltuntergang, und ich möchte gerne mit euch, oder spreche jetzt auch schon mit vielen Leuten darüber, wie seht ihr das? Wird die Welt nächste Woche untergehen oder passieren gravierende Dinge mit der Menschheit aufgrund dieses mystischen Datums, oder hat man dieses Datum nur mystisch gemacht und es ist im Grunde gar kein mystisches Datum, wie Wissenschaftler sagen. Die sagen ja, dass die Maya darüber gar nichts ausgesagt haben, sondern der Kalender ist einfach zu Ende und da fängt wieder ein neuer Kalender an. Übrigens haben die Maya auch, las ich heute, Aussagen gemacht schon über das Jahr 4772. Also so ernst kann man das dann wirklich nicht nehmen mit dem Weltuntergang, sonst hätten sie das nicht so formuliert. Hier ist Patricia. Patricia ist 31. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo Patricia, schön, dass du da bist. Ja, danke schön, Domian. Oh, ich habe schon so oft angerufen. Ich freue mich jetzt, dass ich erstmal einmal durchkomme. Bestimmt schon seit 10 Jahren. Ach man. Bei dir durchzukommen, ehrlich. Das ist ja nett. Und dann bei so einem etwas ungewöhnlichen Thema. Ja, es ist wirklich ungewöhnlich. Es ist, oh mein Gott. Also ich finde dieses 21.12. Ja, es wird, das Datum wird wirklich, wie gesagt, mystisch gemacht. Mhm. Warum? Ja. Also man sagt doch auch wirklich, dass alle, alle 1 Million Jahre knallt eventuell so ein Asteroid auf unseren Planeten. Oder, ja? Oder die Abstände sind noch größer, ja. Mhm. Ja, genau so, aber das habe ich heute erst gesehen bei Phoenix, da haben sie so einen Bericht gebracht, dass sie meinen halt, haben wir so eine Astrologin oder wie heißen die? Nicht, nein. Astrophysiker, glaube ich. Astrophysiker, ja, also nicht diese Astrologen, die ihr Horoskop lesen, sondern die, die sich mit den Sternen da auskennen, und die meinte, dass alle 1 Million Jahre passiert sowas. Das letzte Mal war es vor 15 Millionen Jahren, dass was anständig hier hingeknallt ist und wahrscheinlich die ganzen Dinosaurier da ausgelöscht hat. Genau. Ne? Also höre ich heraus, dass du sagst, ich bin ganz gelassen, wird schon gut gehen. Gelassen, und wenn es passiert und ich auf einmal am 20. oder wir sehen das doch, es wird doch nicht auf einmal einen großen Blitzschlag geben und wir sind weg. Das sind ja ein paar Lichtjahre auch entfernt, wir sehen das schon 1-2 Tage vorher. Aber wenn der Himmel glüht und hell wird, dann wissen wir Bescheid, und dann können wir alles nichts mehr machen. Also, und vorher sollten wir uns nicht fertig machen. Bitte? Vorher sollten wir uns nicht fertig machen damit. Also wir sollten uns nicht verrückt machen. So, das ist Wahnsinn. Du rufst so gelassen. Manche Leute da nach Frankreich in so ein armes kleines Dorf, die armen Leute. Ja, in der Tat. Gibt es in Frankreich ein Dorf, wo die glauben, dass fliegende Untertassen landen? Und da pilgern irgendwie ganz viele Leute hin, in der Hoffnung, dass sie dann mitgenommen werden, irgendwo zum Vega. Also das heißt, du bist am 21. Dezember ganz gelassen und hast einen ganz normalen Tag. Ja, ich werde mich überraschen lassen. Vielleicht kommt auf einmal ein Blitzschlag. Vielleicht kommt auf einmal ein Blitzschlag, dann schlage ich die Hände über den Augen zusammen und sag Amen. Und was wirst du an und dem, dann passiert. Und was wirst du genau an dem Tag machen? Hast du schon einen Plan? Meine Katze streicheln, schmusen, meine Katze und meine Ratte streicheln. Also, nein, das habe ich auch vorhin schon gesagt. Also ich mache sowieso, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und ich mache alle 3 Monate immer so einen Brandplan. Also meine Katze kurz an Geschirr nehmen, ne? Ich treller mir selbst einen zurecht und dann gucke ich, wie lange ich brauche, um die Katze ans Geschirr zu nehmen und die Ratte in den kleinen Korb zu packen. Und dann gucke ich, wie lange ich brauche, bis ich aus dem Fenster rauskomme. Und das hast du ja schon trainiert für nächste Woche? Das trainiere ich, weil Dachgeschosswohnungen, falls es halt brennt, ich verstehe. Ja, ich wohne hier alleine in dem ganzen Haus, ist noch leer. Also, das und, ist so bei dir, du sagst, wir sollen uns nicht verrückt machen, aber so ein klein bisschen Vorbereitung kann ja nicht schaden, ne? So habe ich es verstanden. Ein bisschen Planung, aber auch sowas zum ganz normalen Leben dazugehört. Ja. Zum Beispiel, wenn man wie ich in einer Dachgeschosswohnung wohnt. Natürlich. Und dann die ganzen Brandwege, wenn es unten anfängt zu brennen. Unten steht bei uns die alte Heizung. Aber vielleicht und es kann jederzeit sein, dass die 80er-Jahre-Heizung auf einmal anfängt zu brennen und dann komme ich nicht raus. Das stimmt. So. Da hast du natürlich und recht. Und das übe ich einfach immer wieder, die ganz schnell dann anzukriegen, die Ratte mitzunehmen und dann aus dem Fenster zu hüpfen. Also ich hüpfe da nicht aus dem Fenster. Aber das du, wäre dann erst. Im Grunde genommen glaubst du ja auch, dass es gut geht, aber das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, die du ja triffst. Eine Vorsichtsmaßnahme ist okay, aber bitte macht euch alle nicht verrückt, Leute. So, Leute, das hat die nette Patricia zu uns gesagt und ich bedanke aber mich. Aber wirklich, dieses Verrücktmachen ist wirklich Wahnsinn und man zieht auch viele Leute dann damit hin. Genau. Und vor allen Dingen auch Kinder. Man macht Kinder damit verrückt, wenn Erwachsene sich unterhalten, die Kinder hören das. Ja, deswegen die hören das doch, was die Mama und Papa sagen. Sprechen wir schon jetzt in der tiefen Nacht, dass die Kinder das nicht mitbekommen. Liebe Patricia, vielen, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir und einen schönen 21.12. mit deiner Ratte und mit deiner Katze. Genau, mein Frau Ratnik und meine Sushi. So, alles Liebe, alles Gute. Tschüss. So, danke schön, Domian. Tschüss. Auch. Tschüss. Ciao. So, Patrick ist hier. Patrick ist 26. Hi, ja, richtig. Hallo Patrick. Hi, Domian. Ein junger, kritischer Mann oder wie ist deine Auffassung? Junger, kritischer Mann, kommt drauf an, was du meinst. Also zum 21.12. persönlich denke ich auf jeden Fall das, was auf uns zukommen wird. Also meine persönliche Meinung. Ja. Ich habe mich quasi das ganze Jahr schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, habe im Januar auch schon meinen Job gekündigt und habe einfach gesagt, okay, ich bin noch relativ jung, ich gehe einfach das Risiko mal ein, genieße mein Leben und reise ein bisschen durch die Welt. Alter, und hast du das gemacht wegen des 21.12.? Nicht nur deswegen. Also ich meine, ich bin ja relativ jung und man guckt sich so die wirtschaftliche, politische Situation auch an. Und es ist ja alles nicht so wirklich rosig. Und ich meine, wenn man sich das alles so weiterrechnet, wie das weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in 5 bis 10 Jahren noch ganz normal so weiterleben können. Andererseits, deswegen habe ich mir gedacht. Andererseits, Patrick, bitte? Ich sag andererseits, wenn man so die Zeiten mal so zurückblättert, wann waren die Zeiten mal rosig? Es waren immer irgendwelche schlimmen Dinge zugange. Das Problem ist aber, dass wenn man es historisch betrachtet, dass diese Krisen, die waren, nie so wirklich schlimm waren, wie eine Krise heutzutage ist, weil heutzutage dann, alles globalisiert ist. Moment, dann guckt ihr mal die Zeiten des Zweiten Weltkrieges an. Da haben wir aber eine schlimme Krise auf der ganzen Welt gehabt. Da hätte man eher an den Weltuntergang denken können, als denn heute. Ja, natürlich, aber mittlerweile sind wir technologisch und finanziell so von der ganzen Technologie und der Wirtschaft abhängig, dass das viel schlimmer wäre. Auch dass die Population hat ja auch zugenommen seitdem und so weiter. Was glaubst du denn, was jetzt vielleicht passieren könnte am 21.? Also prinzipiell gibt es viele Möglichkeiten, wo ich sagen würde, okay, was ich persönlich glaube, jeder Mensch wird das an dem Tag erleben oder das aus dem Tag machen, was er selbst für realistisch hält oder wie weit er es zulässt. Ich persönlich, was ich am Das ist jetzt keine tolle Aussage. Nee, also es gibt es gibt viele Möglichkeiten. Meine persönliche, am wahrscheinlichsten die Möglichkeit, die am realistischsten ist, ist, dass Frequenzerhöhungen auf der Erde stattfinden, die uns quasi in ein erhöhtes Bewusstsein heben. Diese Frequenzerhöhungen werden quasi auch durch das schwarze Loch und die Sonne induziert. Jetzt packst du aber aus. Also du glaubst... ein paar Themen heute schon bei dir. Ich habe ja schon ein bisschen mit reingehört. Also du glaubst Frequenzerhöhungen, die aus dem Weltall kommen und wir alle werden schlau plötzlich. Richtig, also quasi, Ich sehe uns jetzt als abgespeckte Version quasi von dem, was wir können. Die Wissenschaft weiß ja auch, wir haben nur 4% unserer DNA aktiviert. Natürlich. Also wenn man sich vorstellt, alles würde aktiviert werden, dann sind diese ganzen Themen wie Telepathie, Telekinese und so weiter. Aber dann könnte man sich doch, keine Probleme. Dann könnte man sich doch richtig darauf freuen. Natürlich, also ich freue mich ja auch voll darauf. Am 24. sind wir alle schon mal sehr schlau. Und dann also glaube ich auch diese ganzen UFO-Sichtungen und so weiter, das sind im Prinzip nur interdimensionale Wesen, die jetzt schon auf höheren Schwingungsebenen schwingen und sich auf uns herablassen, quasi auf unser Schwingungsniveau und uns quasi schon vorboten sind. Warum glaubst du? Lass mich mal fragen. Also ich habe mich mit vielen Themen auseinandergesetzt, möglichen... Bitte frag mich was. Das ist lustig, heute reden die Leute wie im Wasserfall. Wie kommt es, dass du das glaubst? Ich habe mich, wie gesagt, das ganze Jahr über mit verschiedensten Themen auseinandergesetzt, weil ich mich auch gefragt habe, okay, was ist an diesem Maya-Thema dran? Mhm. Ich bin die Mayas durchgegangen, ich bin viele ältere andere Zivilisationen durchgegangen, wie die Hopi-Indianer auch und so weiter, die Dogans in Afrika. Ich bin Religionen durchgegangen. Ich habe mir gedacht, okay, was wollen die Religionen uns denn dann sagen? Die widersprechen sich ja irgendwo alle, aber irgendwo ja auch doch nicht. Mhm. Und mittlerweile ist einfach so mein Verständnis dafür, dass die Religionen im Prinzip alle richtig sind und jedes sagt ja eigentlich dasselbe, nur man muss halt herausdifferenzieren, was die Kirchen da daraus gemacht haben. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich die Bibel wertfrei anguckt, ist die nochmal ein ganz wertvolleres Buch, als wenn man sie sich durch die Kirche beibringen lässt. Natürlich. Aber lass uns nochmal bei deiner interessanten These bleiben. Die finde ich ja nun sehr spannend, dass es Frequenzen aus dem Weltall gibt, die unser Gehirn besser machen, dass wir schlauer werden. Wie stellst du dir das dann vor? Wie wird es dann sein? Im Prinzip, also wie dieser Übergang quasi dann in eine höhere Dimension aussieht oder wie dieser, wie meinst du die Frage? Ja, wie werden wir dann weiterleben und wie wird die Welt dann im Januar aussehen? Also nicht mehr so wie heute und ich glaube, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, was da wirklich auf uns zukommen wird. Also ich glaube, man kann sich auf jeden Fall darauf freuen, aber alles, was wir uns vorstellen können, können wir uns ja auch nur aus unserem menschlichen Bewusstsein heraus erschließen, aus unseren menschlichen Sinnen. Das heißt, wenn da irgendwas Größeres hinter uns steckt, was ich auch definitiv glaube, dann kann das vielleicht verstehen, aber wir können uns jetzt gar nicht vorstellen, was da vielleicht alles auf uns zukommt. Ja, gibt's denn meine Sendung dann nächstes Jahr noch? Also ich glaube schon, dass man vielleicht die Möglichkeit noch hat, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich noch Relevanz hat. Ich meine, wenn du Telekinese kannst und was weiß ich was, ich weiß nicht, ob du dich dann noch mit einer Radiosendung abflackern willst oder ob du die Leute nicht telepathisch erreichen willst. Also kann das sein, dass ich nächste Woche arbeitslos bin, nächstes Jahr arbeitslos bin? Ich glaube nicht mal mehr, dass du dann wirklich arbeitslos bist, weil dann bist du einfach nur, weil dann braucht keiner mehr arbeiten, weil jeder das machen kann, was er will. Sehr gut. Dürfen wir dann noch in Urlaub fahren? Jederzeit. Du kannst ja überall hinfliegen. Ich meine, das ist ja gebunden bei deiner eigenen Kreativität. Man also egal, was du dir vorstellen kannst, du kannst alles machen einfach, weil du bist einfach nur durch deinen eigenen Verstand und durch deine eigene Vorstellung. Patrick, beschränkt. Du bist aber ganz schön durchgeknallt, muss ich ja sagen. Ja, sagt mancher. Vielleicht habe ich ja recht. Und dann vielleicht hast du recht, genau. Vielleicht hast du recht und wir alle sagen, Mann, wir haben uns damals lustig gemacht über den Patrick und du hattest recht. Dann rufen wir dich nochmal an. Also ich glaube, das Hauptthema ist einfach, glaube ich, die Liebe. Ich glaube, jeder sollte den Tag einfach mit seinen Lieben verbringen. Sehr weil gut. Wenn solche Energien kommen, dann würde man es spüren und dann ist es sowieso ja. einfach gut, mit seinen Liebsten zusammen. Da bin ich auf deiner Seite. Das Hauptthema ist die Liebe und dann sind wir im grünen Bereich. Danke und dir auch. Angst haben. Danke dir für deinen Anruf, Patrick. Alles Gute. Gerne. Tschüss. Danke auch. Ciao. Und ich sagte noch, ein kritischer junger Mann. War ich aber genau ins Gegenteil gekommen. Iris, 51, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass ich noch dran komme. Ja, jetzt bin ich auch noch auf dich gespannt, was du uns erzählen wirst. Ja, also... Ich bin da ganz durcheinander schon. Bitte? Ich sage, ich bin da schon ganz durcheinander, was ich alles gehört habe. Also ich kann mich in einigen Teilen den Vorredner anschließen, und zwar was die Religionen betrifft. Ich habe mich auch sehr lange Jahre schon damit beschäftigt, halte es aber mit den Frequenzen eher unwahrscheinlich, sondern ich bezeichne das als Energie. Mhm. Und zwar wirklich Energie in dem Sinne, also ich glaube nicht an den Weltuntergang, ich glaube aber an eine Veränderung der Menschen. Aber das wird nicht... ad hoc passieren am 21., sondern das passiert schon relativ lange. Was glaubst du, inwiefern die Menschen sich verändern werden? Sie verändern sich schon einige Zeit lang. Wenn du jetzt beobachtest das Weltgeschehen, aber verändern sich in Syrien, Ägypten, die Menschen stehen auf und werden auch vom Westen her heute getragen. Ja gut, aber haben sich Menschen und Gesellschaften nicht immer im Laufe der Geschichte verändert? Ja, aber anders. Ja, und zwar geht es jetzt in den Werten darum. Also du meinst, die Menschheit entwickelt sich zu... wir mehr eintreten für Menschenrechte, für und das vermehrt. Und auch mehr darauf schauen, was tut, nicht mehr so auf uns. Und zwar hat das auch mit dem Ego und dem höheren Selbst zu tun. Iris, ich wünsche mir, dass du recht hast. Das heißt ja, dass sich die Menschheit zum Besseren und die Menschen zum Besseren auf entwickeln. Jeden Fall, was, auf jeden Fall. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass die Menschen sich dann zum Besseren verändern und entwickeln? Ich glaube, das liegt dann schon an den, ich sage in Anführungsstrichen, Esoterikern, die eben das auch ausstrahlen, die das Menschen vermitteln. Also man kann im Leben stehen, aber trotzdem wertefrei jeden Menschen annehmen oder Menschen unterstützen. Und ich habe aus eigener Lebenserfahrung, viele sagen ja, wenn du jemandem hilfst, dann kriegst du noch einen Tritt im Hintern oder so. Natürlich habe ich auch Tritte bekommen, aber letztendlich, wenn es mir ganz, ganz schlecht gegangen ist, waren auf der anderen Seite wieder unheimlich viele Menschen da für mich. Also das ist ja interessant, was du sagst. Du sagst, ich verstehe das so, dass das aus dem Menschen heraus selbst passiert. Das sind nicht irgendwelche komischen Strahlen aus dem Weltall sind, die uns da verändern, sondern das ist der Mensch selbst, der sich auf eine nächste Entwicklungsstufe stellt. Genau, auf eine nächste Entwicklung. Ja, okay. Und das habe ich vor Jahren mal, ich habe mich ganz langsam, ich habe mich auch erschrocken, ich persönlich damit auseinandergesetzt, aber mit dem Buch Celestine fing es an, wo auch gesagt wird, alles ist Energie und alles ist miteinander verbunden. Glaubst du an das Böse? Ja, ich glaube daran, ich glaube an... Was ist das Böse? Ich glaube, meine Richtung, also ich bin ein christlicher Mensch, das denke ich schon, es gibt das höhere Selbst, es gibt auch für jede Kultur ihren Gott. Und zwar das Böse ist in jedem von uns. Warum ist das Böse? Das Gute. Warum ist das Böse in der Welt? Was glaubst du? Damit wir Menschen uns entwickeln zu dem Guten hin. Das heißt, irgendein jeder Gott... Mensch hat die Verantwortung und die Entscheidung für sich. Aber er kann sich für das Böse entscheiden und er kann sich für das Gute entscheiden. Aber warum so umständlich? Man hätte uns doch gleich nur das Gute geben können und wir hätten ja Paradies und alles wäre gut. Aber das ist doch so, wenn du jeden Tag essen gehst, irgendwann hängst du zum Hals. Nein, das meine ich nicht. Ich habe nichts dagegen. Also ich glaube, das Böse ist auch dafür da, damit wir bewusster werden, bewusster die Werte sehen. Du glaubst, auch jetzt, was auf der Welt passiert, das ist schlimm für viele Menschen, aber positiv, dass Menschen aufstehen. Und du glaubst, dass da schon eine zentral höhere Macht dahinter steckt, hinter allem? Ja, auf jeden Fall. Und dass wir auch getragen werden. Und zwar mit dem Vertrauen ins Leben. Wenn du heute schaust, die Menschen, schaue ich am Arbeitsplatz, alles hat Angst. Was glaubst du? Angst behindert. Was glaubst Angst. Du? Was glaubst die Menschen du? Sind voller Angst und vertrauen nicht mehr so in das Leben und in die Liebe auch. Was glaubst du, was vor deinem Leben war? Ach, ich habe schon ein paar Mal gelebt. Ach, du hast schon ein paar Mal gelebt, ich habe auch schon eine Rückführung gemacht. Wiedergeburtsgeschichte. Also, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch keine Angst vor Tod. Mensch, Iris, mit dir könnten wir auch ganz lange noch reden, ne? Weiß nicht. Also ich habe mich riesig gefreut, dass ich nochmal durchgekommen bin. Ich wünsche dir und deinem Team also alles Liebe. Gesegnete Feiertage. Sehr nett. Ja. Wir sind ja jetzt bis Ende der Woche noch da, aber ich freue mich, dass du anrufst. Ja, ich höre auch immer. Also auf jeden Fall, ich habe auch Urlaub und ich finde das total. Vielen Dank, liebe Iris. Und ihr macht auch weiter nächstes Jahr. Das ist schön. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss, ja, Iris. Danke, ciao. So, ihr Lieben, ich glaube ja nun wirklich auch, dass die Welt nicht untergeht. Und sollte sie untergehen, dann lade ich euch alle zum Champagner ein. Das ist ein Wort, das verspreche ich jetzt hier. In der Technik heute Nacht Julia Jochum. Wir melden uns morgen wieder mit einer ganz normalen Sendung, mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ihr könnt euch anmelden unter unserer E-Mail-Adresse. Ich wünsche euch jetzt eine gute und hoffentlich nicht aufregende Nacht. Bis dahin. Tschüss.